Now we come to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before we start this message, the Lord wants us to be praying for one another. Der Herr möchte, dass wir füreinander beten. Dieu veut qu'on prie pour les uns les autres. The fight is not between man and man. Weil der Kampf nicht zwischen Mensch und Mensch ist. Parce que le combat est pas entre les hommes. It's between Christ and Satan. Es ist zwischen Christus und dem Satan. C'est entre Jésus Christ et le diable. You that is holding on to Christ. Du, der Christus festhält. Toi qui tiens Jésus Christ. And the other that allow his body to be a vessel for Satan. Und der andere, der zulässt, dass der Satan ein Gefäß ist für sein, dass er ein Gefäß für den Satan ist. Et la personne qui se ouvre pour être un vaisseau pour le diable. If whoever is submitting himself or herself to Satan. To use is blind. You are not blind. That is of Christ. Wenn die Person, die sich vom Teufel leiten lässt, blind ist, heißt das nicht, dass du auch blind sein musst. Et si la personne qui se laisse guider par le diable est aveugle, ça ne veut dire pas que toi-même aussi tu es aveugle. Amen. Amen. Let us learn to pray for one another. Lass uns lernen, füreinander zu beten. On doit prier, on doit apprendre à prier pour les uns les our autres. Brothers and sisters. Für unsere Geschwister. Pour nos frères et sœurs. Our mothers, our fathers. Mütter und Väter. Nos mères, nos pères. Amen. Amen. Our loved ones, wherever they are. Ja, unsere Angehörigen. Let us learn. To pray for one another. Lass uns lernen, füreinander zu beten. Et on doit apprendre de prier pour nos bien-aimés, n'importe où ils sont. Also for those of us in this ministry. Auch für die Leute, die hier in der Gemeinde sind, besonders. Et surtout pour ceux qui sont ici dans cette église. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Even our our brothers and sisters, that we even know that they don't belong to Christ. Auch unsere Geschwister, bei denen wir that are full of religion. Dass sie nicht zu Jesus Christus let gehören. Let us learn also to pray for them. Oder voll von Religion sind. Lass uns lernen, für sie zu beten. Und apprendre aussi de prier pour nos membres de famille qui n'appartiennent pas à Jésus Christ ou qui sont pleins de la religion. I can remember years ago, I was having problem with one of my brothers. Ich kann mich vor Jahren daran erinnern, dass ich ein Problem hatte mit einem Bruder von mir. Et je me rappelle que quelques années passées, j'avais un problème avec mon frère. He was owing me money. Und hat mir Geld geschuldet. Il fallait qu'il me donne l'argent. He came to ask just 1,000 euro here, and we gave it to him, my husband and myself. Er hat mich an 1,000 euro gebeten und mein Ehemann und ich haben ihm das Geld gegeben damals. Il avait besoin de 1,000 euros et puis moi et mon mari on lui a donné les 1,000 euros. And when it was time for him to bring the money, he did not turn up. Und als dann an der Zeit war, das Geld zurückzugeben, hat ist er nicht aufgetaucht. Et quand il était temps de me faire remettre l'argent, il n'était plus là. And I was not happy about it because I was giving him time and time and time. He would stop phoning us. Und mir hat das nicht gefallen, weil er immer es mehr und mehr in die Länge gezogen hat und uns auch nicht mehr angerufen hat. Et j'étais vraiment déçu parce que je lui ai donné bien que je lui ai donné le temps, il n'était plus là pour ma pour me donner l'argent et puis il a même évité de m'appeler. And you know, a day I was coming from my job and then I was doing also outside job. You know, as I was coming, I driving home, I remember him and said, I was, for me, you know, if I was in the flesh, I could have even be insulting him and be very angry, but I was thinking that what am I going to do because of what is, because I know that money can cause problem a lot in the family. Ich weiß, dass Geld viele Probleme bringen kann in der Familie. Et un jour, quand j'ai prié pour lui, je me suis demandé qu'est-ce que je peux dire parce que normalement c'est normal que tu commences à insulter une personne à cause de l'argent parce que c'est aussi une des raisons pourquoi il y a des problèmes dans la famille. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord asked me, said, have I prayed for him? Er hat mich aber gefragt, habe ich schon für ihn gebetet? Mais Dieu m'a demandé, est-ce que tu as prié pour lui? I said, pray for him. Gesagt, how am gebetet? I going to pray for him? Somebody that is owing me money. Wie soll ich für jemanden beten, der mir Geld schuldet? I believe he's not even a child of God. Und der auch nicht mein Kind. But he comes to church. Sometimes he comes here, but I know his attitude. I know that he is not the type that full of religion and never want anybody to correct him. So, you know, then also, I was concerned about a brother. I did not know the truth, just like I know today. If it is today, I will not even give him a cent. Because I've learned to see Christ's family, those that choose Christ and not those that are of the flesh. I don't know if you understand me. Und ich habe gelernt, also früher, also wenn das jetzt passiert wäre, hätte ich ihm dieses Geld auch gar nicht geliehen, weil ich habe gelernt, mich vom Heiligen Geist leiten zu lassen und die Leute als meine Familie zu sehen, die Christus haben und nicht nach dem Fleisch Familie zu werten. Und Et quand Dieu m'a dit de prier pour lui, je me suis demandé comment je peux prier pour une personne qui est religieuse et puis qui n'a pas vraiment une relation avec Jésus-Christ. Et puis si je serais maintenant dans la situation maintenant, là, je ne voulais pas lui donner de l'argent parce que j'ai appris d'être là pour les enfants de Dieu qui choisissent Jésus-Christ et pas pour la famille charnelle qui ne se soumet pas à Jésus-Christ. I gave it to him not because he's a son of God, but because he's just a natural brother. Amen. And he told me he really needed, he was in need of this money. And I gave it to him. But as I was coming home, the Lord said, have you ever prayed for him? I said, pray for him. He's not even a child of God. He said, have you prayed for him? Then the Lord directed me how I'm going to pray for him. I started praising the Lord that he is still here on earth to choose him, to choose the Lord. Mm. I was not praying for him to pay my money. Mm. I don't know if you are getting something here. Mm. Under law, I'm coming, Shad. Mm. Under law, I will be praying for him to give me my money because I'm so concerned about money. But the Lord was concerned about his salvation. Mm. The Lord said, have you prayed for him? He now helped me to understand that my prayer for him should not be about the money at all. My prayer for him should be about his salvation. Then I started praying and saying, Father, thank you. I submit him to you. Mm-hmm. I called his name. I said, I submit him to you. Mm-hmm. That he is your child. He is your son. I started blessing him. I never mentioned anything about money. And after 2 days, he came here and brought our money back to us. You can see how we pray. Please, can you explain? Genau. Wie gesagt, ich hatte ihm damals das Geld aus dem Fleisch herausgegeben, weil er einfach mein fleischlicher Bruder war und mir auch versprochen hatte, dass er mir das Geld wiedergeben würde. Aber als ich ihm das dann halt gegeben habe und er mir das Geld nicht zugegeben hat, hat der Herr aber dennoch zu mir gesagt, ich soll für ihn beten. Und ich wusste nicht wieso, weil ich dachte, er ist kein Kind Gottes, deshalb soll ich für ihn beten. Aber er hat gesagt, ich soll dafür beten, dass er halt einfach ich soll dem Herrn danken, dass er immer noch am Leben ist, hier auf Erden ist und in der Lage ist, ihn anzunehmen als seinen Herrn und Retter. Und dass ich ihm dafür danken soll, dass er noch lebendig ist, um das noch zu tun, diese Entscheidung noch zu treffen und auch dafür beten, dass er diese Entscheidung endlich trifft für sein Leben. Und da habe ich so für ihn gebetet und ich habe gar nichts über Geld oder irgendwas gesagt, sondern ich habe einfach nur dafür für seine Errettung gebetet, weil der Herr war hinter seiner Errettung her und nicht hinter dem Geld, was er mir schuldet. Und als ich das dann gemacht habe, nach 2 Tagen ist er sogar gekommen und hat mir dann sogar das Geld dann auch gegeben, obwohl ich noch nicht mal dafür wirklich gebetet habe. Et après, quand Dieu m'a révélé de prier pour lui, je me suis demandé comment je peux prier pour une personne comme ça. C'est à partir de là, le Saint-Esprit a commencé de prier à travers de moi, que je prie qu'il est déjà son enfant et puis que le salut vient vers lui et puis qu'il se soumet aussi à Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à prier comme ça, j'ai béni son nom et puis j'ai dit qu'il est déjà un enfant de Dieu. Au lieu de maudire, je l'ai béni. Et après 2 jours, il est venu avec l'argent, avec les 1000 euros. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne s'agit pas de l'argent, mais Dieu était à travers de son salut. Parce que derrière son salut, parce que si par exemple j'étais dans la loi, là je pouvais prier pour qu'il me remette l'argent. The Lord wants us to be praying for one another under grace and not under law. Der Herr möchte, dass wir füreinander beten in der Gnade und nicht im Gesetz. Et Dieu veut qu'on prie pour les uns les autres sous la grâce et pas sous la loi. Whatever decision you are going to take is going to be grace or law. Jede Entscheidung, die wir treffen werden, wird entweder Gnade oder Gesetz sein. Et chaque décision que tu vas prendre, ça va être soit sous la grâce ou sous la loi. And you know, correcting people is going to be under grace or under law. Und Leute korrigieren wird entweder im Gesetz oder in der Gnade stattfinden. Et même si tu corriges les gens, ça va être sous la loi ou bien sous la grâce. Praise the Lord. Amen. I've just given you example of my brother and myself concerning what grace and law, the difference between the two. Ich habe euch gerade ein Beispiel gegeben wegen meinem Bruder, was der Unterschied zwischen Gnade und Gesetz war. Dass in der im Gesetz hätte ich die ganze Zeit gebetet, gib mir mein Geld, aber in der Gnade habe ich dafür gebetet, dass er errettet ist. Et je vous ai donné un exemple comment être là et prier pour les gens sous la grâce, parce que si j'ai été sous la loi là, je voulais prier pour qu'il me remette l'argent. Praise the Lord. Amen. He wants us to start and continue praying for one another. Er möchte, dass wir anfangen und weitermachen dabei, füreinander zu beten. Et puis il veut qu'on commence puis on continue à prier pour nos frères et sœurs. Christ's enemy is not man, but Satan. Denn der Feind von Christus ist nicht der Mensch, sondern der Satan. Parce que l'ennemi de Jésus-Christ n'est pas l'homme, mais Satan. And that is why the Ephesians 4 says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against. Let us go there, please. Ephesians 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It says, finally, my brethren, from verse 10, be strong in the Lord. Let your focus be Christ. Lasst zu, dass euer Fokus auf Christus liegt. Laissez que votre concentration soit sur Jésus-Christ. You that want to be there for the family, let your focus be Christ. Du, der da sein will für die Familie, lass zu, dass dein Fokus auf Christus liegt. Et toi qui veux être là pour la famille, laisse que ta concentration soit Jésus-Christ. You that is there and you believe somebody is doing something wrong, allow your focus to be Christ. Oder du, der davon ausgeht, dass Leute Dinge falsch machen, lass zu, dass dein Fokus auch auf Christus liegt. Et toi qui penses qu'une personne fait quelque chose du mal, laisse que ta concentration soit sur Jésus-Christ. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, the lies of Satan. Die Lügen des Satans, les mensonges du diable. He said, for we wrestle not against man, against flesh and blood. It's not against your mother-in-law, against your father-in-law, against your daughter-in-law. It's not against your mother, it's not against your brother. It's not against people, friends, it's against Satan. Es ist gegen Satan. Et il faut savoir que tu ne combats pas contre ta belle-mère, ton belle-père, ta belle-sœur. Non, ton beau-père, pardon, mais tu combats contre le diable et pas contre l'homme. Amen. Amen. It's about against principalities, against powers, against the rulers of the darkness, of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Praise the Lord. Hallelujah. Stand therefore, verse 14, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. The gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. La bonne nouvelle de Jésus Christ. And not religious gospel. Und nicht ein religiöses Evangelium. Et pas l'évangile religieux. Not the gospel of Moses. Nicht das Evangelium von Mose. Pas l'évangile de Moïse. Jesus is the Prince of Peace. Jesus der Friede first. Jésus Christ. He is the peacemaker. Er ist der Friedensstifter. C'est lui qui. Moses was not the peacemaker. Mose war kein Friedensstifter. Moïse n'a pas été le prince de la paix. Are you getting it? Mm-hmm. The gospel of Christ. Das Evangelium what Christ did for us. Was for you, for me, for them. Uns getan hat, für sie getan hat. L'évangile de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a fait pour toi et moi et pas ce que Moïse a fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In 1 Peter 5, verse 8. Let us go there, please. 1 Peter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Satan is looking for who he will destroy. Der Satan sucht nach jemandem, den er zerstören kann. Le diable cherche qui il peut détruire. Praise the Lord. Amen. So the battle is not between you and anybody. Der Kampf ist also nicht or anybody and you. It's between Christ and Satan. Zwischen Christus und dem Satan. Donc le combat est pas entre toi et une autre personne, mais entre Jésus-Christ et le diable. And that is why once you are going to, you know, preaching to them, you destroy Satan's eyes away from them. Deswegen, wenn ihr für Leute zu Leuten predigt, guckt, dass ihr den Satan von ihren Augen wegzerstört. C'est ça, quand tu prêches aux gens, tu dois détruire les yeux du diable sur ces personnes. They pray that the Lord will open the eyes of their understanding, so that they can understand Christ. Dass du dafür betest, dass der Herr ihre Augen öffnet, die Augen ihres Verständnisses öffnet, damit sie ihr you can see it between Christ and Satan. Jesus Christus erkennen können. Et tu dois prier que Dieu leur ouvre leurs yeux pour qu'ils soient capables à comprendre l'évangile de Christ. You will first of all pray that the blindness of Satan will leave them, will get out of them. Their eyes will be open, that they will hear the voice of Jesus. To pray for them, it is very, very important. Dass sie die Stimme von Jesus hören. Du musst für sie beten, das ist sehr wichtig. Et tu dois aussi prier que Jésus-Christ enlève les chaînes qui le poussent à être aveugle pour qu'il comprenne la vérité. C'est très important que tu le fais. Verse 7 says, casting all your care upon him, for he careth for you. Praise the Lord. Amen. The Lord careth for you. Der Herr kümmert sich um dich. Er sorgt sich um dich. Dieu prend soin de toi. C'est ça, on voit dans verset 7. Allow your focus to be him. Lass zu, dass dein Fokus auf ihm allein liegt. Laisse que ta concentration soit sur lui. Whoever you believe is not walking according to Christ. Start praying for him or her. Wer auch immer, wo du, egal welche Person, bei der du den Anschein hast, dass sie nicht nach Christus wandelt, fang an, für diese Person zu beten. Et n'importe quelle personne qui ne marche pas selon le chemin de Dieu, tu dois prier pour cette personne. Praise the Lord. Amen. Amen. And also learn how to speak Christ to one another and not flesh. Und lernt auch and not flesh zu sprechen, as you have been trained und nicht Fleisch. By your natural parents. So wie wir es the trainers, that they train us. We have been trained in a way that we don't even know how to speak. So wie wir es gelernt haben von unseren natürlichen Eltern, weil sie haben uns beigebracht, so zu reden, nicht in Christus zu reden. Et quand vous parlez avec vos frères et sœurs, apprenez de parler comme Jésus-Christ, c'est dans l'esprit, et rejetez la chair parce que vos parents vous avaient montré comment communiquer ou bien parler dans la chair, que vous êtes plus capable à savoir qu'est-ce qui est la chair et qu'est-ce qui est l'esprit. There is. I don't know if I'm going to go there. Okay, let me leave there. Learn how to speak with one another. Lernt, wie ihr miteinander spricht. Apprenez comment parler avec les uns les autres. And with those without. Wie man zu denen those spricht, that are not saved. Die ungläubig sind. Et comment on parle avec les gens qui ne sont pas sauvés. Those that you call father-in-law, mother-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law. Die or whatever you call them. Schwiegertöchter, Schwiegervater, sonstiges nennt. Comme par exemple vos belles-mères, belles-sœurs, beaux-pères et toutes les personnes qui ne sont pas sauvées dans vos familles. Because your neighbor is not man, is Christ. Weil euer Nächster ist nicht der Mensch. I don't know if somebody's getting it. Parce que ton prochain est Jésus-Christ et pas l'homme. Amen. You might be dealing with unbeliever, but that unbeliever is not your neighbor. Weil vielleicht sprichst du gerade mit einem Ungläubigen, aber dieser Ungläubige ist nicht dein Nächster. Et peut-être tu parles avec un croyant, mais cette personne n'est pas ton prochain. If you see that unbeliever as your neighbor, you will never love them with the love of Christ. Aber wenn du diesen Ungläubigen als deinen Nächsten siehst, wirst du ihn niemals mit der Liebe von Christus lieben können. Parce que quand tu vois cette personne comme ton prochain, tu vas jamais être capable à aimer cette personne avec l'amour de Jésus-Christ. In both sides, both believers and unbelievers, once you are with them, there is no man that is your neighbor, but Christ Jesus. Nicht der Mensch ist dein Nächster, sondern Christus Jesus ist dein Nächster. C'est pas l'homme qui est ton prochain, mais c'est Jésus-Christ qui est ton prochain. They might not be God's children, but your motive should be Christ, that to bring them to Christ. Sie sind vielleicht keine Kinder Gottes, aber dein Motiv ist, dass sie zu Christus kommen. Peut-être ils ne sont pas les enfants de Dieu, mais ton motif est qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Amen. Amen. You know, Paul said something. He said, I was with you in trembling, in fear. He was not afraid of them so that they will not beat him. Amen. Mm-hmm. He was, because for him, it's all about Christ Jesus. Paul, that is 1 Corinthians 2. Let us go there. Let us go there, please. 1 Corinthians 2. Should be added, please. Amen. Mm-hmm. Let us go there, please. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. From verse 1 to 1 to 4. 1 bis 4. Verset 1 à 4. Or 5 is okay. He said, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was with them, but his focus was purely Christ. Aber sein Fokus war vollkommen auf Christus. Ici on peut voir que Paul était avec les enfants de Dieu, mais sa concentration était sur Jésus-Christ. You can see that they were not his neighbor. His neighbor was Christ. Sie waren nicht seine Nächsten, sein Nächster war Christus. On peut voir que pour Paul, c'était pas les frères et sœurs qui étaient ses prochains, mais c'était Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Learn how to speak Christ. Lerne Christus zu sprechen. Apprends de parler Jésus-Christ. And not flesh. Und nicht Fleisch. Et pas la chair. You know, as I am used to, that is how I speak. So, wie man's gewohnt ist. Wrong. You are a child of God. You should learn from Jesus. Du bist ein Kind Gottes, sollst von Jesus lernen. Et tu dois arrêter de dire, bon, je suis habitué de parler comme ça. Non, tu dois apprendre de parler comme Jésus-Christ parce que tu es un enfant de Dieu. We are not here to hurt people. Wir sind nicht hier, um Leute zu verletzen, sondern wir sind hier, um Christus zu predigen. Amen. Nous sommes pas ici pour blesser les gens, mais nous sommes ici pour parler Jésus-Christ. It is not about haughty people. It's about bringing them out of darkness to Christ. Es geht nicht darum, Leute zu verletzen mit unseren Worten oder unseren Taten, sondern es geht darum, Leute zu Christus zu bringen. Et il s'agit pas de blesser les gens avec nos paroles, mais d'amener les gens des ténèbres à la lumière. Learn how to speak with one another. Lernt, wie ihr miteinander spricht. Apprenez comment vous parlez les uns les autres. And with those that are without. Und wie wir mit denen sprechen, die ohne Christus sind. Et comment on parle aussi avec les gens qui n'ont pas Jésus-Christ. So they will quickly go through the body and the flesh. Heute reden wir über Körper und Fleisch. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur le corps, la chair et l'esprit. Beware of people's body. Nimm dich in Acht vor dem Körper der Menschen. Tu dois faire attention du corps des gens. Satan needs body to go through. Der Satan braucht einen Körper, durch den arbeiten kann. Et le diable a besoin d'un corps pour à travers il va agir. To steal, to kill and to destroy. Um zu töten, stehen, zu zerstören. Pour tuer, détruire et voler. I'm in Matthew 10. Let's go to Matthew 10, please. Matthew 10. Matthew 10. Matthew 10. Yeah, it's very popular, but it's so popular that we cannot even understand it any longer. Diese Stelle ist sehr bekannt, aber sie ist schon fast so bekannt, dass man ihre Bedeutung wieder schon vergessen hat. Et ce passage qu'on va lire est très populaire et connu, mais c'est tellement connu que les gens ne sont plus capables à le comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. He said, take note that I'm come to send peace on earth. I came not to send peace. Matthäus 10, 34 bis 39. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu schicken. Matthieu 10, verset 34 à 39. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What he calls sword, was er Schwert nennt, is actually victory. Ist eigentlich Erfolg. Ce que Jésus-Christ appelle l'épée, c'est la victoire. His own kind of sword. Sein Schwert, sa propre épée, son propre. Are you getting it? Mm-hmm. No, what man calls sword. My what man calls sword is for destruction. Nicht das, was his der Mensch own sword is to bring this to is for salvation. Sein eigenes Schwert bringt Errettung. L'épée de Jésus-Christ emmène la victoire et la paix et le salut. Et, oui, non? Le salut et pas la destruction. Mm. Are you getting it? Mm. Verse 35, for I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. You know, in the natural world, these are going on, but it is different from that of the spiritual world. In der natürlichen Welt passiert das alles, aber es ist dennoch nicht zu vergleichen mit dem, was in der geistlichen Welt passiert. Et si on lit verset 35, on peut comprendre que toutes ces choses-là se passent aussi dans le monde spirituel, mais c'est pas comparable avec le monde spirituel et le monde naturel. Especially in this European world, you know, you can in Western world, you know, parents and children, they are so few that are one family. You can see enmity between them everywhere. Und besonders in der westlichen Welt hier sieht man, wie Familien zerstritten sind, wie Streit und Zwietracht und Spaltung in Familien herrscht. Und das ist nichts Neues in dieser Welt, besonders hier in der westlichen Welt. Et ici en Europe, on peut voir comment les familles sont séparées, puis comment il y a des disputes différentes dans leur famille. Praise the Lord. Hallelujah. I'm coming. Let me quickly check the place. You know, here it talks about if you look at the Luke version of it. Wenn wir uns die Lukas-Version davon anschauen. Si on lit la version de Luc. Okay, it's also here too. Let us just continue with that of Matthew 10. Amen. Mm-hmm. Let us finish with that. Amen. On finit d'abord avec Matthew 10. Today we don't even have much time. Amen. Matthew 10, 34. He said, for I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. It's not fight between mother-in-law and daughter-in-law of the flesh. It's of the spirit. Und es geht nicht um you have to know the difference. Zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter im Fleisch, wie wir ihn in verschiedenen Sendungen sehen, im Fernseher, sondern es geht um das Geistliche. Wir müssen den Unterschied kennen. Verset 35, Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Et puis quand on lit cette version, on doit comprendre que ce n'est pas la séparation dans la chair, mais dans l'esprit. Are you getting it? Mm-hmm. It's not fighting over, I don't like how she talked to me. I don't like how she's seeing me. I don't like, you know, in Christ's world, there is nothing like mother-in-law. Mm-hmm. My mother. It's my mother. As if he's a child of God, he's my mother. There's nothing like father-in-law. You know, are you getting it? I don't see Nini as my daughter-in-law. I see her as my daughter. In Christ's world, you know, in the natural world, yes. In Christ's world, it's only brothers and sisters, mothers and father. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Once you stop that, because you have to see Christ in them. You have to see Christ everywhere. If not, you are going to... You are going to fight them. You are going to hate them. And that is not coming from Christ. It's coming from the flesh. Genau, es geht nicht um den fleischlichen Streit zwischen Mutter, Schwiegermutter und Schwiegertochter darüber, dass, keine Ahnung, dass die Schwiegertochter sich vielleicht zu freizügig anzieht oder dass die Schwiegermutter irgendwie die ganze Zeit über das Essen der Schwiegertochter sich beschwert. Es geht nicht um diese fleischlichen Dinge, sondern es geht um das Geistliche. Und auch davon abgesehen, gibt es im Königreich Gottes gar keine Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegertochter, Schwiegersohn. Wir sind es gibt Väter, es gibt Mütter, es gibt Töchter und es gibt Söhne. Und so sollten wir einander ansprechen, so sollten wir einander auch sehen. Und dadurch sorgen wir immer dafür, dass wir immer wieder diese geistliche Verwandtschaft im Fokus haben und nicht diese fleischliche Verwandtschaft. Quand on lit verset 35, on doit comprendre que Jésus-Christ ne parlait pas des disputes à cause de la situation entre belle-mère et belle-fille dans la chair. Comme par exemple, il y a beaucoup de discussions, des disputes entre la belle-mère et la belle-sœur, la belle-fille. Mais il ne s'agit pas de blesser ces gens-là ou de dire quelque chose de mauvais. Mais tu dois comprendre que dans le monde de Jésus-Christ, il n'y a pas belle-mère ou belle-sœur, mais il y a seulement mère et père, frère et sœur. Parce que quand tu comprends ça et que tu vois tes frères et sœurs, tes mères en Christ, et tu comprends que Jésus-Christ vit en eux, c'est là où tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas de toutes les choses charnelles. Et c'est à partir de là où tu vas fermer la porte pour le diable. Parce que si tu penses que cette personne est ma belle-mère ou bien ma belle-sœur, c'est à partir de là où tu vas commencer même à haïr cette personne ou bien à maltraiter cette personne parce que tu vois cette personne dans la chair. You know, even in the natural world, in Africa, you know, if a daughter-in-law is so good to the family, they don't even see that daughter-in-law as a daughter-in-law again. They see that daughter-in-law, the mother-in-law now see that daughter-in-law as her own daughter. Not even a daughter-in-law. She don't even go there at all. She will always tell her, you are my daughter. You understand me? So also, the daughter-in-law calling the mother-in-law my mother. If their relationship is good according to this system of this world, but in Christ's world, is Christ. Amen. It's not based on my mother-in-law is good or bad. It's based on what Christ did for me. Are you getting it? You are saved so that you are there for them to be saved. Somebody getting something. Und selbst in einigen Kulturen der Welt, beispielsweise in Afrika, ist es üblich so, dass wenn die Schwiegermutter von der Familie sehr geliebt wird, von der Familie, in der sie eingeheiratet hat, wird sie gar nicht mehr als Schwiegertochter gesehen, sondern als Tochter wird sie gesehen. Und genauso auch, wenn die Schwiegertochter oder Schwiegersohn Fanat in die Familie ist, in die er oder sie geheiratet hat, sieht er seine Schwiegereltern als seine Eltern an und sagt Mutter und Vater zu ihnen und nicht Schwiegervater oder Schwiegermutter zu ihnen. Und im Königreich Gottes kann man das so ähnlich sehen, aber nicht ganz. Beim Königreich Gottes geht es halt nicht um unsere Werke, ob wir gut oder toll oder jenes sind, sondern es geht darum, dass wir das Blut von Jesus Christus sehen und dass wir sehen, dass das Blut, was uns erkauft hat, und danach streben, dass dieses Blut, was sie erkauft hat, dass sie es auch annehmen, dass sie auch errettet werden und nicht verloren gehen. Ja. Et par exemple en Afrique, on peut voir que si la belle-mère et la belle-fille ont une bonne relation, là ils vont plus appeler belle-mère ou belle-sœur, mais ils vont dire simplement que c'est ma fille ou c'est ma mère. Et tu vas plus voir une différence entre les vrais enfants naturels et la personne qui a été mariée dans cette famille. Et même dans la famille de Christ, c'est sûr comme ça parce que c'est plus à travers les bonnes œuvres, mais c'est maintenant à travers, ou bien à cause, grâce au sang de Jésus-Christ qui nous fait maintenant une famille. Et c'est pourquoi on s'appelle aussi mère ou frère ou sœur. Praise the Lord. Amen. You know, my mother-in-law is now with Jesus, has gone to be with Christ. Meine Schwiegermutter ist jetzt bei Jesus Christus. Ma belle-mère est maintenant avec Jésus-Christ. Amen. You know, from the beginning, it was as if it was mother-in-law versus daughter-in-law. But later, through Christ, she became a mother to me. am Anfang we pray for her, she received Jesus Christ, the baptism of the Holy Spirit. Sometimes she don't have money, I go and even clean to get money so that I can send to her. You know, it was no longer about the anything flesh was outside, was no longer there. You know, your job with power, with authority comes responsibility. The Holy Ghost never occupy you for nothing. He occupy you so that you can help your mother-in-law to come to Christ. You can be there for your father-in-law to come to Jesus. Yeah, are you getting it? If they are rejecting it, if you are speaking to them and they are fighting you, you don't force anyone. But it is not you saying no to, you know, to be there for them, to preach Christ, to be there for them and to preach Christ. Every opportunity, if even you are going to pick them from one place to another, you should rejoice. And say, Father, this is an opportunity to speak to your daughter. This is an opportunity to speak to your son. Your son is in our house today. Maybe your father-in-law, your mother-in-law can come to your house or your place. Or your place of work. He's here today. Use every opportunity to give them Christ. They might reject it. They might not want it. But if they are listening, it's a victory. It's victory for you. But if they say no, leave them alone. But you try and be there for them in Jesus. Mit Autorität kommt auch Verantwortung. Und diese Verantwortung liegt darin, dass wir die Menschen, die um uns herum sind, zu Christus bringen. Ne? Sie auf Christus verweisen. Und das geht auch für unsere weltlich gesehen Schwiegereltern, dass wir auch dafür sorgen, dass diese Leute zu Christus kommen und diese Gelegenheiten nutzen, um sie zu Christus zu bringen und das nicht als Last sehen, wenn wir Zeit mit ihnen zusammen haben, dass wir diese Zeiten immer als Gelegenheiten sehen und diese Gelegenheiten auch beim Schopf fassen und nicht einfach vorübergehen und sagen, ja, es geht nur um meine Rettung und Hauptsache ich pack's, ich und mein Ehemann oder ich und meine Ehefrau gehen in den Himmel und meine Kinder, was mit dem Rest der Familie ist mir egal, man sieht sich, vielleicht sieht man sich auch nicht. Sondern dass man halt sagt, nein, ich möchte, dass das, was mir gegeben worden ist, dass es weitergeht an die anderen. Aber daran liegt meine Verantwortung als ein Kind Gottes, dass ich mit dieser Kraft, mit diesem Geist ausgestattet worden bin, um es weiterzugeben an andere. Natürlich, wenn Leute sich dagegen weigern und das nicht möchten, okay, aber gib ihnen diese Gelegenheit, es zu verweigern. Même dans ma même histoire aussi, on peut voir qu'au début c'était un peu difficile entre ma belle-mère et moi, mais après quand elle a reçu Jésus-Christ et puis là le baptême du Saint-Esprit, on a vu vraiment que notre relation a aussi changé, et ma belle-mère était plus ma belle-mère, mais maintenant ma mère en Christ, et c'est pourquoi j'étais aussi là pour elle, et même quand elle avait besoin de l'argent, j'étais même capable ou bien prête à nettoyer pour elle, pour lui donner l'argent. Et cette relation était plus basée sur la chair, mais basée sur le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme ça aussi avec nos belles-mères ou beaux-pères naturels. Quand, par exemple, ils cherchent les relations avec nous ou bien on se voit à la maison ou bien ils viennent nous visiter, ça doit être aussi une opportunité de prêcher aux gens là, parce que tant qu'ils ne rejettent pas tes paroles en Christ, tu dois même te réjouir pour leur donner la vérité. Mais quand tu vois qu'ils ne veulent pas recevoir la vérité, c'est là où tu dois les laisser calmes. Mais toi, tu dois vraiment faire ton travail en Christ et pas déjà refuser dès le début pour qu'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Make sure you are there for them in Christ Jesus. Stelle sicher, dass du da bist für sie in Christus Jesus. Amen. Et tu dois faire tout pour être là pour Jésus Christ. You want to ask questions? Ich hätte eine Frage, weil you are speaking about the case where someone is already married, and it's now trying to bring the family to Christ, no? But shouldn't that happen before someone marries? If you don't find yourself, if you are already there before you save, you became safe. Some of us, we did not know Christ when we married. And now we are now married. And now we have given our life to Christ. With authority and the power of the Holy Spirit in us comes responsibility. we have responsibilities to do for Christ. He gave, there's, you know, he never equipped you without sending you to do something. Mm-hmm. As you are safe, he said, "What he comforts you so that you are, so that you can comfort others." Mm-hmm. He saved you so that through you he can also save others. Mm-hmm. You understand me? If you, but before, you know, a lot. But if you are not married and you are going to pick and choose somebody and now say you want to bring that person to Christ, that's not what I'm talking about. You don't go and pick and choose who to marry. Whoever the Lord chooses for you, is your, you learn to love. In Christ's world, you learn to love. In der Welt von Christus lernen wir zu lieben und wir suchen nicht uns einfach aus, wen wir heiraten beliebig. Merci, je viens de demander une question. That answers your question. Mm-hmm. Merci, je viens de demander que si tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, est-ce que c'est seulement pour les gens mariés et si normalement c'était si cette personne devait faire ça bien avant qu'elle soit mariée. Mais Mama Pasteur vient d'expliquer qu'il y a certains gens entre nous qui ont reçu Jésus-Christ après, après avoir été marié. Et c'est pourquoi elle vient d'expliquer que quand tu as maintenant reçu Jésus-Christ et tu es déjà marié, tu dois être là pour tes familles naturelles parce que Jésus-Christ t'a donné cette responsabilité d'être aussi là pour les autres parce qu'il t'a sauvé pour que les autres soient aussi sauvés. Et quand Jésus-Christ te révèle ton, ton mari ou bien ta femme, c'est pas toi qui choisis, mais c'est toi qui maintenant te soumets à Jésus-Christ et puis tu apprends à aimer cette personne parce que c'est de la volonté de Dieu pour toi. We learn to love, we learn to learn to pray, we learn to teach, we learn. In Christ's world, it's a learned world, you're a learning world. Once you come there, you are going to learn everything. Because no one is born with it. Und wir lernen zu beten, wir lernen zu glauben. All diese Dinge lernen wir im Königreich Gottes, weil wir nicht mit diesen Dingen geboren sind. The Holy Spirit is the teacher that teaches us all this. Und deswegen bringt uns der Heilige Geist, unser himmlischer Lehrer, all diese Dinge bei. Donc, si maintenant nous sommes nés de nouveau, on doit apprendre d'aimer avec l'amour de Jésus-Christ. On apprend de prier, on apprend de croire parce que nous ne sommes pas habitués au système de Jésus-Christ. And please, this very place, I'm not, it's not just about mother-in-law, father-in-law, or whatever-in-law alone. I will teach it in different, in another way also that you will hear very soon, right now. Und diese Stelle bezieht sich nicht nur auf ein Schwiegerverhältnis, sondern es geht da um verschiedene Arten von Beziehungen, in denen halt diese Verantwortung da ist, zu predigen. Et ce message n'est pas seulement pour les gens qui ont des belles-mères, beaux-pères, mais c'est aussi pour les autres relations, les autres relations. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here, if you look at verse 36 also, he said, and a man's foes shall be they of his household, of his own household. Amen? Mm-hmm. You know, here, the Lord is teaching, is telling us, is revealing to us how people, you know, how the body, how people allow their body to become a vessel for Satan. Der Herr offenbart uns hier wieder. Because if you are a vessel for Christ, we will be one. Mm. But if you are a vessel, if you allow your body to be a vessel for Satan and the other one is of Christ, there's going to be fight. Yeah. Der Herr offenbart uns hier, dass, dass wenn wir zulassen, dass wir unseren Gefäß dem Satan, unseren Körper als ein Gefäß für den Satan darbieten, und die andere Person das aber nicht tut und sich als Gefäß für den Heiligen Geist bereitstellt, wird es zu Streit und Spaltung kommen. Das, es kommt darauf an, wem wir halt Zugang zu uns lassen, wem wir durch uns leben lassen. Et si on lit par exemple aussi verset 35, on va comprendre que Jésus-Christ nous révèle que ça tout dépend à qui tu es un vaisseau. Si tu es un vaisseau par exemple pour Jésus-Christ et l'autre est un vaisseau pour le diable, c'est là où la séparation commence parce que lumière et ténèbres ne peuvent pas travailler ou marcher ensemble. If people are asking you for things, I want to say it in another way also. If the flesh is, you know, if family, they are asking you for money, For example, wenn die Familie dich um, wenn deine weltliche Familie dich um Geld bittet. From anywhere, Ghana, Nigeria, Congo, everywhere. Amen. They are asking you, demanding things from you. Wenn sie Dinge von dir fordern. Et si par exemple ta belle, ta famille naturelle te demande par exemple l'argent mais quelque chose d'autre. Maybe your father's wife, your stepmother, your auntie, your half brother, your half sisters. Allow Christ to be there for them. Lass zu, dass Christus für die da ist, egal wer dich um dieses Geld bittet. Amen. Et même si c'est ta belle-mère, ton beau-père ou bien ta mère naturelle, tes frères et sœurs, tu dois laisser Jésus-Christ être là pour eux, pas toi-même. And not the flesh to be Fleisch. There for them. Lass nicht zu, don't das be Fleisch there for them in the flesh. Sei nicht im Fleisch für sie da. Et ne sois pas là pour eux dans la chair. You are not doing something for them because it's your father's wife or your mother's husband. You are there for Christ's sake. You learn to be there for Christ's sake. Du hilfst diesen Menschen nicht, weil du frisch in die Familie eingeheiratet hast und einen guten Eindruck machen möchtest, sondern du machst das wegen Jesus Christus. Et quand tu es là pour les gens, tu dois arrêter de faire quelque chose ou des choses à cause de la chair, mais parce que tu es la belle fille là, ou bien c'est ta belle mère, mais tu dois faire tout parce que ton motif est Jésus Christ lui-même. You know, I'm saying this. The Lord wants us to know all this because there are places where problems are coming to fight us in the family. That we open the door in one way or the other for Satan to come in and be fighting the family. Der Herr sagt uns das, um uns vorzubereiten, weil das alles Wege sind, durch die der Teufel halt zerstören kann. Et le Saint-Esprit nous révèle ce message parce que parfois, si nous sommes dans la chair, on ouvre la porte pour le diable pour qu'il détruit et amène aussi les problèmes dans la famille. For Jesus, it was not about giving them money. He said it was about preaching the gospel to them, giving them Christ. Money is going to finish, but if they have Christ, then that money will never finish. Deswegen ist es wichtiger, dass du ihnen Christus gibst, weil Christus, das ist eine Quelle, die kein Ende hat. Aber dieses Geld, irgendwann ist es aus und dann sucht man wieder nach Geld. Und dann klopft man wieder bei einem an und will mehr, aber das vom Königreich Gottes ist endlos. Et on doit comprendre que il ne s'agit pas de donner ces gens-là l'argent ou bien quelque chose de naturel, mais l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que c'est ça la vraie source qui ne finit jamais. You that believe you are of Christ, allow Christ to be there for them, and not you. Wenn du glaubst, it's not you, it's not, because if you sometimes the Lord have to separate, Jesus separated himself from his father. And sometimes you are able to separate yourself from Jesus. How? I want Christ to be there for them, not me. I don't know if you are getting it. Manchmal hat sich Jesus sogar vom Vater getrennt für, and not the old für me. Bestimmte Situationen. Genauso sollen wir uns auch von Jesus manchmal trennen, im Sinne von, dass wir ganz klar sagen, dass Jesus Christus für diese Menschen da zu sein hat und nicht wir im Fleisch. Et très souvent, c'est important qu'on se sépare nous-mêmes de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est aussi séparé de son Père, et il a fait ça pour que Dieu lui-même, donc Jésus-Christ, soit là pour les membres de la famille et pas nous-mêmes à travers la chair. If I'm there for them, for because it's my father's brother, it's my mother's brother, it's my father's sister, it's my father's wife, it's my brother, my father's children, it's, you know. You are taking the position of Christ in their life and they will never be safe. Wenn ich für diese Leute da bin, aus fleischlichen Gründen und aus fleischlichen Motiven, weil ich mit ihnen vielleicht verwandt bin, you put yourself in danger. Dann stelle ich mich auf die Position, dass ich mich zu ihrem Christus mache, zu ihrem Messias, und da bringe ich mich selber und diese Menschen in Gefahr, ganz klar. Et quand maintenant toi-même tu es là pour eux dans la chair, tu fais qu'ils te commencent à te voir comme si c'est toi le Christ, comme si c'est toi leur Messie, puis ils vont commencer à dépendre à toi au lieu à Jésus-Christ. Et tu te mets aussi au danger, puis eux-mêmes aussi ne vont pas être sauvés. Praise the Lord. Amen. Allow Christ to be there for them. How? I will explain. Amen. Amen. Allow Christ to be there for them. Lass, was Christus für sie da ist. Laisse que Jésus-Christ soit là pour eux. Don't tell them what they are to demand from you. Sag ihnen nicht, was sie von dir verlangen sollen. Listen to their demand. Hör dir ihre Forderung an. Écoute ce qu'ils ont besoin de toi. Amen. Watch their relationship with Christ. Schau, beobachte ihre Beziehung mit Christus. Vérifie leur relation avec Jésus. For them, is it about Christ? Geht es ihnen um Christus? Est-ce qu'il s'agit de pour Jésus? Have they ever phoned you to ask you about Jesus Christ? Haben sie jemals angerufen, except about money? Um dich nach Jesus zu fragen, um deinen Glauben zu fragen, oder geht es immer nur um Geld oder um Karriere? I don't know if somebody's getting it. Demande-toi, est-ce qu'ils t'ont demandé ou bien, oui, demandé des questions sur ta relation avec Jésus-Christ ou bien des choses qui concernent Jésus-Christ ou bien ils sont seulement oui, focalisés sur les choses charnelles comme les carrières, non? Carrière, l'argent, mais les choses charnelles. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is, the Holy Spirit is a helper, not you. Der Heilige Geist ist der Helfer, nicht du. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre aide, pas toi. Amen. Amen. If they say they belong to Jesus, wenn sie sagen, dass sie zu Jesus gehören, si ils disent qu'il appartient à Jésus-Christ, have they ever phoned you to ask you about Christ? Haben sie dich jemals über Jesus gefragt? Est-ce qu'ils t'ont appelé pour te demander sur Jésus-Christ? Out of the Bible said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Aus der Fülle. If your focus is Christ, it is so easy. Wenn ihr Fokus auf Christus liegt, ist es einfach zu erkennen. Et même la Bible nous dit que tout ce qui est dans, la, dans, dans le cœur, au cœur de l'homme, c'est ça, c'est ce que la bouche va parler. Parce que si une personne parle, tu vas comprendre si cette personne est concentrée sur Jésus-Christ ou pas. Have they ever phoned you to ask you to know to discuss Christ with you? No. Um mit dir über Christus zu reden? Nein. Ils t'ont déjà appelé pour parler sur Jésus-Christ? Non. You better allow them. Better direct them to Christ. If not, you will be destroyed. Bist du mitzerstört. C'est ça pourquoi tu dois les diriger vers Jésus-Christ, sinon toi-même tu vas être détruit. Amen. Amen. You know, Satan is looking for who to devour, to Satan destroy. Sucht nach jemanden, den er zerstören kann. He knows that once he comes to you direct, he cannot destroy you. He will go through people. Weil er weiß, dass wenn er auf dich direkt zukommt, kann er dich nicht angreifen. Aber er versucht dann durch Menschen, dich anzugreifen. Et le diable, il cherche qui a détruit, parce que si ça vient de, si il veut t'attaquer, si il ne peut pas arriver loin, parce que toi, tu es déjà concentré sur Jésus-Christ, mais il va commencer à utiliser les autres gens autour de toi. If Christ separates us, it's victory. But is it really Christ that is separating you from them? Another way. Wenn Christus uns von Menschen trennt, ist das Erfolg. Aber es ist wirklich Christus, der uns von Menschen trennt. Et si Jésus-Christ nous sépare des gens, là, c'est la victoire. Mais demande-toi, est-ce que la séparation vient de Jésus-Christ ou bien ça vient de toi-même? Or your attitude, your own nature that you refuse to leave. Oder es ist, you refuse to let go. Oder es ist unsere alte Natur, die wir nicht loslassen können. Ou bien c'est ton ancienne personne ou attitude que tu peux pas laisser derrière toi. You have to beware of the body. Wir müssen uns in Acht nehmen vor dem Körper. On doit faire très attention de notre corps. Both our body and other people's body. Unser Körper und der Körper der anderen. Notre corps et le corps des autres. So many times we even open the door for Satan, knowing and unknowingly. Manchmal öffnen wir sogar selbst dem Teufel die Tür, bewusst oder unbewusst. Et ça arrive que nous-mêmes ouvrons la porte pour le diable, conscient ou inconscient. Praise the Lord. Hallelujah. Please let us repent. Lasst uns bitte Buße tun. Und doit se repentir. Amen. Amen. And correct things. Und in Dinge Christ. Verbessern Christus. Et corriger les choses en Christ. Amen. Amen. Look for opportunity to speak to people. Suche nach einer Gelegenheit, zu Menschen zu sprechen. Speak Christ, to give them Christ. Ihnen Christus zu geben, Christus Jesus zu geben. Et cherche les opportunités de prêcher Jésus-Christ aux gens. If you invite me, I will be happy to come. Amen. If my mother-in-law invites me, or I want to, I'm going to help her for one thing or the other. We are going to discuss anyway. We cannot be there together and not say something. What am I going to give her? What do my joy should be? I'm going to give her Christ. Wenn ich are you getting werde, it? If it is all about Christ for you, you should be happy. sollte ich mich freuen, dass ich eingeladen werde, damit ich die Gelegenheit nutzen kann, um Christus mit ihr zu teilen. Ici, par exemple, ma belle-mère m'invite pour qu'on se voit. Je serai très contente parce que je sais que pour moi, il s'agit seulement de Jésus-Christ et puis je peux utiliser ça comme une chance pour prêcher Jésus-Christ. Amen. You know, if it is all about you, you know, if you see you, amen. Wenn du dich selbst siehst, if you see you, wenn du dich selbst siehst, you will complain, why me? Why am I the one to do it? Wirst du dich beschweren, sagen, weshalb muss ich immer dahin? It's a privilege. Aber es ist ein Privileg. Amen. It's a privilege that I'm here, working for Jesus. Privileg, dass ich hier bin, um für Jesus zu arbeiten. Et si tu te vois toi-même, tu es dans la chair, tu vas commencer à te plaindre, tu vas dire, ah, pourquoi moi, pourquoi pas une autre personne? Mais tu dois comprendre que c'est un privilège de prêcher puis d'être là pour Jésus-Christ. It's a privilege, if you know, if you are going to be, the, if you go to your mother-in-law, your father-in-law, whatever, whoever, friends, you know, and for them, for you, you are loaded with Christ and to give it to them. It's, you know, it should never be a complaint. It should be joy for you. Niemals eine Last. You know, Moses, for God to choose Moses, it was a privilege. Dass Gott Mose auserwählt hat, war ein Privileg. You know all that, you know others, you know that there are other people, but he chose Moses. So you should be happy if somebody tell you to be there for the family, for one person or the other. You should be happy because you are there. You know why you are grumbling? Because it's all about you. Because you allowed the old man to live. The old man is still sound and well in your life. But if you allow Christ to be your focus, you will rejoice that you are the one that the Lord chose to go and be there for that person. Du beschwerst dich und hast keine Lust, weil du immer noch das Fleisch siehst, nicht vom Fleisch leiten lässt. Aber wenn du den Geist sehen würdest, wärst du dankbar dafür, dass du ein Botschafter von Jesus Christus sein darfst. Pour toi, c'est un charge, parce que tu te vois toi-même et puis tu ne veux pas laisser ton ancienne personne. Mais si tu comprends que tu es là pour Jésus-Christ, ça serait vraiment facile. Puis tu voulais le faire avec joie à cause du Saint-Esprit qui travaille à travers de toi. Yes, sir. Can I ask a question now or later? Okay, yeah, okay, you can have this later. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let us beware of our body. Lass uns unserem Körper bewusst sein. Und faire attention de notre corps. And other people's body also. Und der Körper der anderen. Et le corps des autres. The Lord is looking for who to go through. Der Herr sucht nach jemanden, durch den er arbeiten kann. Et Dieu cherche qui à travers il peut travailler. Be fast to remember Christ once something comes to you. Sei schnell daran, Christus zu sehen, dich an Christus zu erinnern, wenn etwas auf dich zukommt. Et sois vite et te rappeler à Jésus-Christ si quelque chose vient vers toi. Forget about the flesh. The mother-in-law, the father-in-law, they are of the flesh. Let your focus be, this person should be a son of God. Vergiss diesen Fokus auf, dass sie deine Schwiegereltern sind oder sonstiges, sondern hab deinen Fokus auf, dass es ein Mensch ist, der Jesus Christus braucht. Et oublie la chair complètement, puis mets ta concentration maintenant que cette personne que tu vois, qu'elle devienne un enfant de Dieu. Satan loves the body. Der Satan liebt den Körper. Et le diable aime le corps. So also is the Lord. He is looking for somebody to flow through. So ist auch der Herr. Er sucht nach jemandem, durch den er fließen kann. Comme ça aussi, Dieu, il cherche qui à travers il peut travailler. Satan uses the body a lot. Satan nutzt den Körper sehr. Et le diable, il utilise toujours le corps. He will use the body more than the Lord is using the body today. Nobody listens to the Lord. So but a lot, thousands, millions are listening to Satan. Dann viele hören nicht den Herrn zu, sondern sie hören dem Satan zu, hören dem Fleisch zu. Et le diable, il utilise le corps de l'homme même plus que Dieu lui-même, parce que il y a pas beaucoup de gens qui obéissent à Jésus-Christ, mais beaucoup de gens obéissent au diable même dans l'Église. If you see the system of this world is demonic, is satanic. Wenn wir das System dieser Welt sehen, sehen wir, dass es dämonisch ist, dass es satanisch ist. Le système de ce monde ici est diabolique et satanique. What man call good, the good of this world, the love of this world, the joy, everything of this world. You know, Jesus knew that. He knows that, you know, through the good of this world, Satan is still killing and destroying. And that is why he rebuked Peter. When Peter said, you will not die. That was the good of this world. Und der Und der Herr weiß das auch und sieht das auch, das, weil zum Beispiel als Jesus gesagt hat, dass er sterben wird, hat Petrus gesagt, dass er nicht sterben wird, hat ihn verweigert. Und das war fleischlich, das war fleischliche Sentimentalität. On peut voir aussi que par exemple la paix, la joie ou bien le bien de ce monde est complètement différent comparé avec ce que Jésus-Christ appelle bon. Et puis c'est ça aussi, Jésus-Christ, il savait que le diable il pouvait aussi détruire et puis voler beaucoup à travers les choses de ce monde. Et c'est ça aussi pourquoi il a corrigé Pierre quand il disait que tu vas pas mourir. Praise the Lord. Alléluia. You know, that is why he told Peter, get behind me, Satan. He knows that there is somebody, there is a stranger behind the words, behind the pity, the good, what Mark called good. Es gibt einen Fremden, der hinter diesem Guten steckt. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, arrière-toi de moi, Satan, parce qu'il pouvait voir qui parlait à travers de Pierre. Praise the Lord. Amen. And I thank the Lord. Ich danke dem Herrn. Je remercie Dieu. That he rebuked Peter. Dass er Petrus verweigert hat. Qu'il a corrigé Pierre. And I refuse to allow the pity. You know, to allow the body, Peter's body, to stop the job. He did not pity Peter. Er hatte kein Mitleid mit Petrus. Hat nicht zugelassen, dass das Fleisch ihm auffällt. Et je remercie Dieu parce que Jésus-Christ a refusé de voir le corps de Pierre qui était au milieu de lui et le diable. If you don't want me to give you Christ, don't come to me. Wenn ich will, dass all ich Christus gebe, dann komme ich zu mir, denn alles, was ich habe, ist er. Amen. Et si tu ne veux pas que je te donne Jésus-Christ, là ne viens pas chez moi parce que tout que j'ai, c'est Jésus-Christ. Please, if one somebody is going out of the line, please learn to pray for that person. Wenn that person really needs help. Aus der Bahn, aus der Reihe tanzt, bete für diese Person. Et s'il y a une personne qui commence à quitter le chemin, le droit chemin, vous devez prier pour cette personne. So many times we are so focused on those we want to be saved, and we forget those that are already saved that are falling. Manchmal sind wir so fokussiert auf die Leute, die errettet werden sollen, dass wir die Leute vergessen, die errettet sind, aber am Fallen sind. Et parfois nous sommes très souvent nous sommes concentrés aux gens qui ne sont pas encore sauvés, qu'on oublie les gens qui sont sauvés et qui commencent à quitter le droit chemin. Are you getting it? We are praying for those to be saved. But what about those that are already saved that should remain saved? Was mit denen, die errettet bleiben sollen? We hardly go there. On se concentre aux gens qui ne sont pas sauvés, mais on oublie les gens qui sont déjà sauvés, qu'ils restent aussi sauvés. Amen. Amen. How many times have we prayed for our sisters, our brothers, that we know that they are doing the wrong thing, and we just shut up? And we pretend we are not even seeing it. Wie oft haben wir für die Leute gebetet? We don't even pray for them. Or even bring it out earlier enough to correct them. How many times have we allowed people to fall out of Christ? Wie oft haben wir zugelassen, zugesehen, wie Leute aus der Gnade gefallen sind? Et combien de fois nous avons seulement ignoré le fait et combien de fois nous avons déjà ignoré le fait que les gens ont commencé à quitter le droit chemin, nous avons prétendu de ne pas voir ce qui se passe. C'est ça pourquoi on a parlé même avant et puis se corriger ou bien même prier si tu parles pas, mais prie pour cette personne. The Lord said, if you seek me early, you will find me. Der Herr sagt, wenn ihr mich früh sucht, let us wenn seek ihr mich early. Lass uns let us be there early enough. Not when things are already later, we are crying. Crying for them. Dass Dinge dann zu spät sind, dann fängt man an, für Leute zu weinen, wenn es dann zu spät ist. Et Dieu dit, cherchez-moi avant et vous allez me trouver. Et c'est ça pourquoi on doit être là aussi pour les gens avant et pas commencer à pleurer si les choses sont déjà plus trop graves. Don't tolerate Satan in any form. Tolerieren ihn Satan nicht, auf keiner Form, auf keiner Weise. Arrête de tolérer le diable dans n'importe quelle situation. Praise the Lord. Amen. Look at Matthew 5. Let's go to Matthew 5, verse 29 and 30. Matthew 5. Matthew 5. Hier steht ganz klar, wir sollen kein Fleisch tolerieren. Matthäus 5, Vers 10, 29, on peut pas tolérer la chair. No matter how painful it is. Egal wie schmerzhaft es ist. Are you getting it? Même si ça fait très mal. Amen. And if your right eye offended, pluck it out. Amen. Don't tolerate any flesh. Don't pity the flesh. At all. N'aie pas pitié avec la chair. Tu ne tolères pas aussi la chair. Let us grow out of the flesh. Lass uns aus dem Fleisch herauswachsen. On doit sortir de la chair. And let us allow our old character, you know, the character that without is all that is without Christ, to be dead and buried. Zulassen, dass diese alte Natur, dieser alte Charakter tot und begraben bleibt. Et on doit laisser que notre caractère ancien soit reste mort et puis Amen. Amen. What is in 29 is also in 20 in verse 30. If your right hand offended, cut it off. Praise the Lord. Verset 30 dit aussi. Don't pity the flesh. N'aie pas pitié avec la chair. Amen. And also you that believe. That you are not pitying the flesh. You are also to be careful. Aber auch du, der glaubt und fest davon überzeugt ist, dass du kein Mitleid im Fleisch zeigst. Be careful. Nimm dich in Acht. Galatians 6. Let's go there, please. Et même toi aussi qui pense qu'il n'a pas pitié avec la chair, tu dois faire aussi attention. Amen. Be careful. Nimm dich in Acht. Correct in Christ Jesus. Belehre in Christus Jesus. Corrige en Jésus Christ. Amen. Amen. And not in your own nature, the old nature, how you have been, and people have known you to be that way. Und nicht im Fleisch, nicht nach deiner alten Natur, nicht nach deiner alten Herangehensweise. Et ne corrige pas les gens dans ta chair ou bien dans ton ancien personne, mais en Jésus-Christ. And people can see that you have been like that and you are still like that. Und Leute sehen, dass du schon immer so warst und du bist immer noch so. Et les gens voient que tu étais comme ça, que tu continues à être comme ça. Brethren, from verse 1. Verset 1 to 5. If a man be taken, overtaken in fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Considering yourself, lest thou also be tempted. I don't know if somebody is getting it. Yeah. Amen. Mm-hmm. You that is saying, I don't tolerate the flesh, I don't tolerate the flesh. You better let everything be under Christ. Yeah. Du, der die ganze Zeit davon sprichst, dass du das Fleisch nicht tolerierst, dass du kein Mitleid der Welt hast oder danach wandelst, achte darauf, dass du deinen Fokus auf Christus behältst und dich nicht selbst dabei versündigst. Et toi qui dis que, ou bien qui pense que tu n'as plus de pitié avec la chair, tu dois laisser que tout soit sous la grâce de Jésus-Christ, sinon tu vas tomber toi-même. Praise the Lord. Amen. Verse 2, say, bear you one another's burdens. And so fulfill the law of Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceived himself. Praise the Lord. Verset 3. Be careful. Those that believe that you do not pity the flesh, that you are the one that is falling. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Fais attention, toi qui penses que tu n'as pas pitié avec la chair, mais toi-même tu tombes. Then in verse 1 says, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own body. Praise the Lord. Amen. Let's go to Philippians 2. Philippiens 2. Verse 3 and 4. Verset 3 et 4. He said, let nothing be done through strife or vain glory. Is somebody getting it? Amen. But in loneliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Is that so difficult to understand? You are, you know, with his power in you, and his authority that he has given you. Amen. Your body that you are here gives you authority. The power comes from the Holy Ghost. Your body gives you authority to be here, to choose Christ. Come from Heiligen Geist. Are you getting it? Amen. Amen. You know that you are here and you are equipped. That don't allow it to be in vain. Lass nicht zu, dass du dass dein Hiersein und dein Ausgestattetsein mit dem Geist und mit der Kraft von Jesus Christus, dass das vergeblich ist. Et que tu es ici, puis tu es occupé avec le Saint-Esprit, avec tous les biens du Saint-Esprit. Ne laisse pas que ça soit en vain. Praise the Lord. Hallelujah. But there is a difference. If for example, my friend that I've been a friend with, you know, in the flesh we are one, and now I'm now in the spirit because I'm trying to bring that person into the spiritual world, to bring him to Christ. He's not seeing me as an enemy. That's different. Are you getting it? Amen. Natürlich gibt es einen Unterschied, wenn dich Leute auf einmal als ihre Feinde sehen, weil du sie zu Christus bringen möchtest und das Fleisch nicht mehr erachtest. Et bien sûr, il y a une différence entre une personne qui a été ton ami pour longtemps, mais maintenant parce que tu es en Christ et tu essaies de leur donner la vérité, cette personne rejette la vérité puis devient ton ennemi. I know that the flesh can join people together. And when once you now choose the spirit, which is Christ, there's going to be, and they refuse to choose, and there's going to be fight. But you are to be very sure that you are choosing the spirit. Are you getting it? Denn ich weiß, dass das Fleisch. I'm not the old man walking in you and through you. Ich weiß, dass das Fleisch Leute zusammenbringen kann, ne, für Harmonie sorgen kann. Aber wenn dieses Schwert in unserer Familie herrscht, also wenn dieses Schwert da ist, weil einer sich für Christus und einer sich gegen Christus entschieden hat, müssen wir darauf achten, dass wir wirklich uns für Christus entscheiden und nicht einfach fleischlich Spaltung, Trennung nach Trennung und Spaltung suchen und Trennung und Spaltung herausfordern und herausprovozieren, sondern dass wir wirklich in Christus sind und deswegen, weil und wegen Christus diese Spaltung herrscht und nicht wegen unserem fleischlichen Verhalten, was wir in Jesus versuchen zu decken. Don't cover anything with Christ. Et c'est vrai que le diable, il utilise toujours la chair pour amener l'harmonie entre les gens, mais on doit comprendre que l'épée de Jésus-Christ ne vient pas à cause de la chair, donc on ne doit pas laisser la séparation entrer dans nos familles parce qu'on utilise seulement notre ancien caractère et c'est ça pourquoi on doit faire très attention qu'on ne couvre pas, notre comportement charnel avec Jésus-Christ. You are tolerating Satan once you are pitying the flesh. Du tolerierst den Satan, wenn du das Fleisch bemitleidest. Et tu as pitié avec la chair, tu tolères le diable. Amen. Amen. Please let everything be done in Christ. Lass zu, dass alles in Christus passiert. Tout doit être fait par Jésus-Christ. It's no longer about my mother. Es geht nicht mehr um Mutter. Il s'agit plus de ma mère. C'est about a son of Jesus. Sondern es geht darum, dass dieser Mensch ein Sohn Gottes ist, ein Sohn von Jesus ist. C'est important que cette personne ait un enfant de Jésus-Christ. If you are after this is my mother, somebody speaking to my mother this way, you are not of Christ. Wenn du I don't know if you are getting it. Hinter wenn du it's both side. Wenn es dir darum geht, wie man mit deiner Familie spricht, wie man mit deiner weltlichen Familie spricht, wie man mit deiner Mutter spricht oder nicht spricht, dann bist du nicht von Jesus in diesem Moment. Et si pour toi il s'agit que oh, cette personne parle dans cette manière avec ma mère ou bien répond comme ça, bien c'est ou bien dans cette façon, but if somebody is trying, okay. C'est là où tu n'es pas de Jésus-Christ. But if somebody is trying to, you know, to destroy what Christ wants to build. Then you start praying for that person that want to destroy what Christ want to build. I don't know if you get it. Wenn Amen. Jemand das zerstören will, if Christ puts you, let me put it this way again. If Christ puts you in a position to be there, to bring maybe your mother to Christ, and there's somebody that is going behind and want to destroy it, this very person should be prayed for. Amen? Amen. Yeah, this very person needs prayer. Because the Lord, you know, the vengeance, you will not even want the Lord to take vengeance on that person. The Lord's vengeance is too high for that person. If you think of the Lord, you will pray for that person. Because you know that he's fighting Christ. And you get it. Genau. Wir müssen für die Menschen beten, die das zerstören, was Jesus Christus gerade baut. Beispielsweise, wenn du gerade dabei bist, deiner Mutter zu helfen, zu Christus zu kommen, und jemand da immer wieder zwischen sich drängt und immer wieder versucht, das aufzuhalten, dann musst du für diese Person beten, weil sie sich zwischen das Werk von Christus, das Werk von Christus versucht zu drängen und das aufhalten will. Und der Herr, wünscht niemanden in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deswegen sollte man für diese Person beten, dass sie früh genug Buße tut, damit nicht der Herr seine Rache an dieser Person ausübt, weil diese Person sich in die Dinge des Herrn einmischt. Et si, par exemple, une personne se met au milieu de l'œuvre de Jésus-Christ et puis une autre personne, c'est là où tu as commencé à prier pour cette personne parce que Jésus-Christ a dit que la revanche appartient à moi et puis personne ne peut supporter la revanche de Dieu. C'est pourquoi tu dois commencer à prier pour chaque personne qui veut détruire l'œuvre de Dieu, même si c'est consciemment ou inconsciemment. Praise the Lord. There's a place where I wanted us to go, but if we can't go there, it will take us another hour. I will postpone it to Sunday. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Please, if you have any question, you can ask. And yes, Also danke erstmal für die Predigt. Was